Ja, ich habe keine. Ich habe schon alles miterlebt und ja, es ist, wie es ist. Kannst du nachvollziehen, dass bei der ganzen Vorgeschichte, die hätte passieren sollen, dass hier Scheiße war? Oder ja, klar, ich verstehe den Aufwand, der im Vorfeld gelaufen ist, natürlich. Ich weiß nicht, ob man jetzt... keine Ahnung, ob man da jetzt so... Ich verstehe, dass du da so aus der Haut fährst. Kann ich alles verstehen. Verstehe mich auch mit Klimper ganz gut. Der Klimper ist hier raus und blacklisted. Ich sagte nur, ne? Ja, das ist ja okay. Aber... Also, möchtest du bei uns weiter in einer klaren Struktur gehen, besser als wo man sich absolut darauf verlassen kann, dass eigentlich jemand genau, da sein die Organisation wird, der zumindest den Auftrag bekommen hat, sich vorzubereiten? Das war ganz gut. Oder möchtest du mit Raid könnte, glaube ich, jeder von uns machen. Das ist keine Kunst. Also, wirklich nicht. Und das Wichtigste ist, dass der Ton stimmt. Genau. Ja, schreien hilft, weil ich will zocken nein, und geht. Dabei Spaß haben, mich entspannen, mit korrekten Leuten an einem Tisch sitzen oder an mehreren Tischen sitzen und einfach nur diese dabei. Fucking Mutti hier wegsmacken. Smash them all. Junge, jetzt hat er mich auch gebannt. Jetzt mach ich. Oh Mann. Oh nein. Tut mir leid. Echt, das ist super schade für dich. Ja. Ich bin vorhin überall rausgegangen, bevor er was tun konnte. Ich wollte ihm sogar noch gut zureden, ne? Hey, wake up. Ja, Mann, ich bin voll auf deiner Seite. Nee, das jetzt nicht. Nicole, also. Das hab ich aber nicht gesagt. So, und dieser Typ zerstört sich einfach alles selber, indem er denkt, er ist das Maß aller Dinge. Ja, ich weiß. Er ist nicht das Maß aller Dinge. Ich kenne Basti seit 8 Jahren. Also bitte. Wer? Das erste Mal, dass ich dieser Guild bin. Ich habe das alles sicher. Okay. Ja. Ja, für mich war es auch immer wieder lustig, aber... Findet immer nette Leute bei Basti. Okay.